Also, ich hoffe, jetzt kommt das mit diesem sympathischen Partner. Das müsste ich gar nicht so weit verschicken. Also. Okay. Also, du musst das theoretisch einfach nur ein bisschen abwarten, dass wir das zeigen, ja? Genau. Du guckst jetzt nochmal auf der Recording aus und dann. Eigentlich passiert immer irgendwas, ja? Ja, eigentlich passiert immer irgendwas. Und machst du das? Ich guck gerade nicht mal meiner Firma, ob das weißt. Weil gerade dieses wieder Handelsgesellschaft, Freihandelsgesellschaft, ist wirtschaftlich nicht mehr. Also, ich habe halt die Mutter von Führerin von diesem Klon, eigentlich sehr alt, sehr weise, hat aber auch kenntliche Wirtschaftskenntnisse. Aber ich glaube, wenn du so aktiviert bist, dann weißt du ungefähr, was das für eine Firma sein muss. Dann hast du hier da schon ein bisschen Ahnung. Das Doofe ist, fällt ja so ein bisschen hier drüber die Schwiegermutter. Aber wir verstehen uns ganz gut. Also, das Ding ist auch, meine Kultur ist ja schon ziemlich krass und fällt nicht zur Erde, ne? Und, bei Aliens, wird das dann tatsächlich einfach beschreiblich. Also, ja. Du wolltest Silber, ja? Ja. Silber war dieses Alien aus dem galaktischen Superband hier, ja? Ja. Und, irgendwie, ja eben. Das ist halt bei den Kultur ganz schwierig, weil wir eine relativ primitive Spezies sind. Und, wie du sagst, war das dämlich, müssen wir schützen, ne? Ja. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass ich meine Gelder verwalten will. Also zu annimmt. Also zu den Fahrern habe ich schon dann gewundert, dass hier 47, ich habe mal, zumindest mal so, also, du musst halt auch immer viel steuern, ne? Irgendwann haben wir gemerkt, es geht nicht, du musst es irgendwie anders durchziehen. Das heißt, du hast praktisch auch, ich sag mal, einen inoffiziellen Regierungsauftrag, wo jetzt eigentlich sind, dass du das für uns machst. Das Problem ist einfach, ne, dass wir einfach kaum Leute haben, die auf diesem Niveau mit so viel Aliens können, ne? Das ist einfach hier ein Problem bei uns. Wieso, du brauchst spezielle Fugnisse und, ja. Das ist auch ein Problem. Was? Das ist hier. Ich bin ganz viele gar nicht offiziell machen. Nee, das geht auch nicht. Wieso nicht? Das Problem ist einfach, ich finde nicht, dass wegen mir Menschen sterben. Ja. Das heißt, das geht auch bei den Eltern noch immer ganz schwierig, wenn durch meine Sendung praktisch irgendjemand panisch aus dem Hochhaus und denkt, alles ist vorbei, dann muss ich das moralisch praktisch irgendwo mal vielleicht nicht gerne von Gott vertreten. Und wenn ich das dann irgendwie anders regeln kann, auch wenn es länger dauert, und wenn er dann durchstimmt, einfach ohne mich dran schütteln, das war ja noch, aber ich muss das ja moralisch eigentlich für mich verantworten können. Ich mag das nicht, wenn sie in mir Leute sterben. Deswegen sind auch die Norden erst sehr eingeschränkt einsetzbar, oder? Weil es das immer Konsequenzen hat. Ach so. Das ist das Problem, ja. Ja. Weil uns ist aufgefallen, dass, deine sympathische Testwerke, gerade seit den Serienfrauen relativ hochfrequentiert sind. Wieso? Ich glaube, ich, das reicht wohl so, oder? Weil zum Beispiel möchte ich versuch. Kein Hyper mehr. Ich, ja. Das ist eigentlich so schief, so aufzuzeigen, oder? Weiß ich nicht, aber nicht persönlich so das nicht, aber. Weil, viele. Ich möchte vielleicht nicht so zentral in der Sendung sein, gerade. Ich sag mal, bei externen Dienstleister ist das schon eine Herausforderung, darf sich so einzugestehen, dass wir irgendwelche Syndikate mit zusammenarbeiten. Und, weißt du, gerade im Bereich, ich sag mal, du machst ja dann doch viele Sachen, die, ich sag mal, völkerrechtlich bedenklich sind, ja. Ja. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Ich fange das irgendwie noch eingekriegt. Ja. Genau das ist das Problem. Ja. Das ist, wenn wir das nicht möchten, ich sag mal, hier öffentlich mitgeschnitten zu werden. Ja, dann kann ich auf Schluss noch mal. Ja, so. Ja. Wir sind ja vertraulich voll, dann machen wir das halt privat wie immer, aber wie gesagt, ich hätte das gerne einfach so ein bisschen mitgestellt, aber ich finde das nicht so allgemein zu reißen zu stören, sondern die nicht lieber dann lieber offiziell geschnitten werden haben. Ne? Ja, das wäre wahrscheinlich für alle Beteiligten.